Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Doppelleben. Wer von euch führt ein Doppelleben oder wer von euch hat ein Doppelleben geführt und das ist durch irgendwelche Umstände und Zufälle aufgeflogen? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, über euer Geheimnis vielleicht erzählen wollt, ruft ganz einfach an unter 0180 5678 111 oder faxt mir unter 0180 5678 110. So, Doppelleben, Dirk, 23 Jahre. Schönen guten Morgen. Grüß dich, erstmal frohes Neues. Danke dir auch. Ja. Ja, mein Thema zur Sendung, also dieser Doppelleben, ja. Ich führe so ein berühmtes Doppelleben. Inwiefern? Indem ich praktisch zwei Frauen oder zwei Freundinnen habe und irgendwo gar nicht wirklich mit der bin, mit der Sache bin. Was? Du bist gar nicht? Gar nicht glücklich. Glücklich? Nicht glücklich. Wie lange hast du denn beide Freundinnen schon? Ja, die also feste Freundin, sag ich mal, die eine, die habe ich jetzt 3 Jahre. Mhm. Und die andere habe ich jetzt seit ungefähr 3 Monaten. Mhm. So, und mein Doppelleben konnte ich also nie richtig ausleben, indem ich also praktisch mich um beide Frauen so kümmern konnte, wie ich praktisch so wollte. Mhm. Sondern ich wurde ja praktisch immer irgendwo kontrolliert von meiner festen Freundin. Irgendwie fällt sowas ja auf, wenn man mal öfter so weg ist als normal. Mhm. Und dann auch länger weg bleibt. Ja, mhm. Und jetzt bin ich am Halt, zur Erklärung nochmal. Mhm. Weiß denn die neue Freundin von der alten Freundin? Die neue weiß von der alten. Die weiß von der alten, ah ja. Mhm. Ja. So, jetzt bin ich durch einen dummen Zufall oder durch einen glücklichen Zufall, wie man es immer sagen will, am 15. November arbeitslos geworden. Mhm. Und ich habe das also verbaut, habe das also nie zu Hause gesagt, dass ich arbeitslos bin, solange gehe ich ganz brav morgens um 7.30 Uhr aus dem Haus und komme abends um kurz nach 4 wieder. Lebst du denn mit deiner alten Freundin zusammen? Richtig, ja. Mhm. Und warum hast du dir das nicht gesagt? Ja, weil ich die Zeit einfach irgendwo sinnvoll nutzen konnte, habe ich mir so gedacht. Bei der neuen Sache irgendwo, ne? Also du täuscht eine Arbeit vor? Und die Arbeitszeit, die offizielle Arbeitszeit. Ja, und diese Zeit nutzt du teilweise, wahrscheinlich zumindest, um mit deiner neuen Freundin zusammen zu sein. Ja, richtig. Mhm. Du stehst also jeden Morgen früh auf? Ganz normal, wenn ich zur Arbeit gehen würde. Wann stehst du dann immer auf? Ja, so gegen 6.30 Uhr. Gegen 6.30 Uhr? Ja. Das ist aber auch ein großes Opfer dann. Ja, nun, man gewöhnt sich ja dann. Man ist ja jahrelang ist man ja in die Zeit aufgestanden. Ja, aber man schläft ja auch gerne mal aus, ne? Ja, wenn man den alten Trotz jahrelang durchmacht. Moment, dann stehst du so früh auf, dann frühstückst du und wann gehst du aus dem Haus? Ja, frühstücken tue ich eigentlich nie, nee, weil die Zeit morgens, da schmeckt man das noch nicht. Ja, wann gehst du aus dem Haus? Ja, um 7.10 Uhr. Und wo gehst du dann hin? Ganz in einer neuen Beziehung. Immer zur neuen Beziehung. Die liegt doch, dann noch in den Federn. Ja, die weiß auch Bescheid. Und da gehst du dann auch in die Federn bei ihr oder wie? Ja, dann wird meistens gefrühstückt, erstmal ein bisschen Kaffee gekocht, ein bisschen Zeitung gelesen und ja. Und was macht ihr den ganzen Tag dann, außer im Bett liegen? Alles, was man so als Pärchen macht. Wir gehen zusammen einkaufen, wir machen Besorgungen, wir haben Spaß zusammen. Ja, wohnt ihr denn alle drei in einer Stadt? Ja, sicher. Das heißt aber, es besteht halt eine ganz große Gefahr, dass man dich, wenn du sagst, ihr geht einkaufen, dass dich irgendjemand sieht. Ja, wir fahren in die Nachbarstadt zum Einkaufen. Achso. Das ist schon, ne? Mhm. Und du kommst dann brav um 16.15 Uhr oder wann immer? Ja, so in den Dreh, genau. Und kommst du dir nicht super beschissen vor? Ja, deswegen fühle ich mich irgendwo auch total dreckig, ne? Das kann ich aber nun gut nachvollziehen und bestätigen. Nur ich kann mich für keine von beiden entscheiden. Ich habe beide lieb und er möchte beide wohl nicht verlieren, aber ich weiß, das geht nicht so weiter und... Du kommst dann abends zu deiner festen Freundin, ich nenne sie die alte Freundin, dann können wir es besser auseinanderhalten. Dann kommst du nach Hause, wie gehst du denn dann mit ihr um? Ja, ich sag mal normal, wie sonst die ganzen Monate oder Jahre vorher auch. Bist du denn dann nicht doch irgendwie innerlich blockiert? Wenn ja, totaler Gewissenswisse, man hat Scheu, den Partner anzufassen, und weil man genau weiß, was immer verbrochen war, was nicht richtig ist, hat was gemacht, was sich nicht gehört. Ja. Aber man kann ja die ganze Sache nicht irgendwie wegtäuschen. Man muss ja versuchen, dann irgendwie ein Spiel zu spielen. Schläfst du mit der alten Freundin auch noch? Ja, sicher. Das auch. Mhm. Aber ist natürlich für mich manchmal eine Quälerei. Ne? Mhm. Weil hast du gerade mit der einen vielleicht mal 2 Stunden vorher und dann musst du zu Hause auch noch mal ran. Ne? Also obwohl, es ist für mich keine Quälerei, aber irgendwo ist ja, weil ich wollte keine Quälerei, weil du halt nochmal gefordert bist, oder Quälerei, weil du einfach keinen Bock mehr hast auf die alte Freundin. Ja, weil ich auch gar keinen Bock mehr auf Sex, weil man hat auch einmal Sex gehabt und ich bin nicht der Typ, der 2-3 Mal am Tag irgendwie das Bedürfnis hat. Mhm. Nee, meine Frage ist immer noch anders. Hast du generell noch Lust auf deine ältere Freundin? Ja, doch. Ja, das doch. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt richtig alles Revue passieren lasse, würde ich mich auch am Ende für meine alte Freundin entscheiden. Ach, das auch noch? Ja, doch. Mhm. Macht dir denn die neue Freundin keinen Druck und sagt hier, das kann nicht so weitergehen? Ja, die möchte natürlich auch, dass ich mich komplett zu ihr wende. Mhm. Dass ich aber reinen Tisch mache. Mhm. Du liebst beide Frauen? Ja. Und du betrügst eine Frau... Ja. Also unglaublich. Ja, ich fühle mich auch total dreckig damit. Ja. Ich fühle mich da wirklich nicht stolz damit, irgendwie mit der Sache. Also die ganze Sache ist ja noch viel schlimmer geworden, dadurch, dass du ihr jetzt auch noch ein Leben vortäuscht, was du nicht mehr hast, nämlich deine Arbeitszeit. Ja, stell dir mal vor, diese Frau, das Mädel kriegt das irgendwann raus. Ja. Stell dir mal vor, was du dieses Mädchen, was du die Frau verletzt. Ja, sicher. Und ich habe damals in meinem, ja, mein Mann Dudelkopf gesagt, ja komm, jetzt bist du arbeitslos geworden, du hast jetzt die Zeit oder die Chance, deine Arbeitszeit komplett zu opfern für eine neue Beziehung. Ja. Und mittlerweile ist es schon... Ja. Du hast dich sowas von verstrickt und du bist so etwas von feige. Ja. Ja, du bist feige. Nee, ich habe auch kein Problem, wenn du mir das sagst, das erkenne ich auch an. Mhm. Und es gibt nur die einzige Möglichkeit, dass du ganz schnell deine neue Beziehung kappst. Und wenn du das nicht willst, wenn du das nicht kannst, dann leg alle Karten auf den Tisch, sodass alle gleichberechtigt sind, nämlich deine alte Freundin auch, und sieh zu, was passiert. Hm. Ja, ist leicht gesagt. Ne? Ja, aber das ist wirklich mega, mega arm, was du da machst. Ja, ich weiß. Ich fühle mich auch wirklich nicht super dabei, aber absolut nicht. Ich glaube, das wird dir diese Freundin, die alte Freundin, nie verzeihen, was du da machst, oder? Ja, darf nicht rauskommen, zumal sie beiden noch irgendwo kennen, ne? Die kennen sich auch noch. Ja, die kennen sich noch. Das ist eine entfernte Freundin auch von ihr und eine ganz entfernte Bekannte offiziell von mir. Ne? Hm. Also Dirk, ein richtiges Arsch bist du. Ja, ich weiß, danke. Ja. Ich bedanke mich also wirklich damit, weil ich das anerkenne. Jetzt hast du dich hier bei mir gemeldet und hast mir davon erzählt. Hm. Was natürlich ein gewisses Risiko ist. Vielleicht erkennt dich irgendjemand, ein Bekannter von deiner alten Freundin. Hm. Aber warum hast du mir das erzählt? Ja, ich wollte einfach mal jemanden darüber sprechen, dem ich immer so anvertrauen kann. Ich habe nur einen Kollegen, einen wirklichen Kollegen, dem ich das praktisch erzählt habe und von dem ich auch mal Rat haben wollte. Und weil ich irgendwo eher zu dir ein Vertrauen habe, weil ich gucke da Sendung also sehr, sehr häufig und ist irgendwie ein Typ für mich, mit dem man einfach so reden kann, der auch Verständnis zeigt dafür. Mhm. Und da wollte ich auch mal deine Meinung hören, aber die Meinung hat mir schon fast so aufgemacht. Ist ja auch klar. Ist ja klar, dass du einfach Ordnung in dein Leben bringen musst. Ja. Einmal aus Fairness der Frau gegenüber. Aber auch für dich, ich sehe es ja auch immer so unter dem Aspekt, dass du dir selbst eigentlich Gutes mit antust. Ja. Weil du dich ja auch beschissen fühlst, ne? Ja, und klein fühlst und schmutzig und dreckig und weiß ich was, ne? Mhm. Ja, wie soll es weitergehen? Ja. Gut, weiß ich nicht. Hoffen wir mal, das könnte sein, dass deine ältere Freundin heute Abend zuhört? Nein. Ich würde fast sagen. Ich würde fast sagen, hoffentlich hört sie zu. Dann wäre natürlich die Kacke am Dampfen bei euch, ne? Also wenn ich mich so trauen würde, einfach zu sagen, pass auf, so sieht's aus und ich möchte jetzt klar einen Tisch machen, wäre alles super einfach für mich, aber ist nicht möglich, ich traue mich irgendwie nicht. Ja, du lavierst rum, weil taktierst. Ich habe Angst vor der Offenbarung. Ne? Und du würdest wirklich sagen, also wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du würdest dich für die ältere Freundin entscheiden? Wenn ich die Chance auch hätte, klar. Dann würdest du dich für die entscheiden? Ja, ja. Krass. Warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dir deine neue Flamme angelacht hast? Ach, ja, Neugier, einfach mal Lust, gucken, ob man einen Treffer leistet oder landet, ob man attraktiv ist. Einfach aus der Laune heraus. Wieder ein bisschen verliebt sein. Das ja, ist ein, ja, schönes Gefühl. Ein bisschen was Neues, ein bisschen Kribbeln haben wieder. Hui, ein klassisches Doppelleben. Ja, böse Sache. Ich kann weiterempfehlen. Bring Ordnung rein. Ja. Und wenn du Ordnung reingebracht hast, will ich mit dir nochmal sprechen. Darf ich nochmal anrufen? Ja, bitte. Ja. Ich werde mich gut an dich erinnern. Ja, hoffentlich. Alles klar, Jungs. Dirk, tschüss. Danke, mach so weiter. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, wie ihr es vielleicht gerade schon scharf geschlossen habt aus meinem Gespräch mit Dirk, heißt ein Doppelleben. Wenn ihr auch ein Doppelleben führt, wie auch immer geartet, oder wenn ihr mal eins geführt habt und es ist durch irgendeinen dubiosen Zufall aufgeflogen, oder wenn ihr euch vielleicht dazu entschieden habt, es zu beenden und ihr mir davon erzählen wollt, wie eure Umwelt und die Betroffenen darauf reagiert haben, ruft mich ganz einfach an. 0180 5678 111, Telefonnummer, Faxnummer 0180 5678 110. Nathalie, 20 Jahre. Hallo. Jetzt bin ich aber gespannt, was du mir zu erzählen hast. Auch sowas also Krasses. Also erstmal, ich führe kein Doppelleben. Du führst kein Doppelleben? Nein, mein Mann führt es. Aha. Ja, ich hatte auch schon mal mit dir geredet, aber wir hatten leider nur die letzten 5 Minuten Zeit und da konnte ich nur noch mit der Psychologin darüber sprechen. Jetzt erzähl es mir bitte, alles. Also der Mann führt ein Doppelleben. Was für ein Doppelleben? Ja, also er führt hier zu Hause das Leben mit mir und mit den Kindern. Wie viele Kinder habt ihr? 2. Wie alt sind die? Meine Tochter ist jetzt 3 geworden im Dezember und unser Sohn ist 1,5. Mhm. Ja, und nebenbei führt er mit Männern Beziehungen. Mhm. Was heißt das? Hat er nur sexuelle Kontakte oder hat er einen festen Freund? Das weiß ich ja eben nicht. Also damals, wo ich dich schon mal versucht habe zu erreichen, wo wir nur so kurz sprechen konnten, da habe ich es rausgekriegt, dass er halt richtig schon Männerbeziehungen hatte. Mhm. Und wie überhaupt hast du es rausgekriegt? Ich liebe ihn. Ich bin eifersüchtig. Weißt du? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das rausgekriegt habe. Er war einfach zu blöd. Er hat mir zu viele Tipps hinterlassen. Hm. Ja gut, erzähl mal, wie hast du es dann, es muss ja irgendwas Konkretes gewesen sein, was dich auf die Fährte gelotst hat. Ja, es fing eigentlich an, wo unser Sohn geboren ist, da hatten wir jemanden kennengelernt, der schon seit 10 Jahren schwul. Hm. Und das hat ihn dann irgendwie mal so ein bisschen gereizt, wie man das dann nun kann und Mann. Und erst hat er ja auch immer gesagt, er kann sich das nicht vorstellen, bis er dann mal einmal mit nach Berlin gefahren ist zur Love Parade und dann kam er wie ein ausgetauschter Mensch wieder zurück. Also da in Berlin war er dann wohl richtig in der Szene drin. Hat er dir das denn damals erzählt, dass da was gelaufen ist? Nein, hat er nicht. Du hast es nur bemerkt, dass er ganz anders drauf war. Ich hab's gemerkt, er ist ganz anders, ja. Und er hat vorher, war er stockheterosexuell und du hättest so etwas von ihm nie gedacht? Mhm. Ja. Absolut nicht. Er hat immer gesagt, dass er sich das nicht vorstellen könnte. Mhm. Und als er dann aus Berlin zurückkam, dann hat er dann immer nur gesagt, er interessiert sich halt dafür. Er hat jetzt viele Schwule kennengelernt, die sind einfach nett, das sind nur Freunde. Mhm. Und da habe ich auch noch nichts gemerkt. Mhm. Und es hat erst eine ganze Zeit gedauert, bis ich es gemerkt habe. Ja, und dann eines Tages fing das dann an, dass er dann auch mal nach Hamburg gefahren ist und so, dann wo die ganzen schwulen Dates da sind. Wie hast du es denn zum ersten Mal gemerkt, dass sexuell da was passiert ist? Ja, das kommt ja. Und dann kam er nachts nicht nach Hause. Und da habe ich mir Sorgen gemacht. Und dann war es 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens, 10 Uhr. Ja, und dann habe ich dann alles durchsucht, so seine privaten Sachen. Und dann habe ich so ein Register gefunden, so eine Mappe, und da standen dann halt Telefonnummern drin. Und da war eine Telefonnummer bei, da stand richtig dick hinter, wichtig. Mhm. Und da habe ich gedacht, da rufe ich jetzt einfach, ich rufe jetzt jede Nummer an und frage einfach, ob halt Andy da ist. Mhm. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hat der Typ mich dann gleich gefragt, ja, wieso, wer bist du denn? Und ich sage, das ist doch egal. Ich sage, ist er da? Und dann war er dann auch dran am Telefon. Ich sagte dann, Andy, ich sage, ich bin's, wo bist du? Und dann fing er dann gleich an, ja, ich komme gleich nach Hause und es geht dich gar nichts an, ich bin gleich da. Ja, und dadurch habe ich das dann gemerkt. Und dadurch, dass sein Freund das dann, die waren aber länger schon zusammen, das war ja auch noch das Schlimme. Mhm. Und ich bin dann mit dem in Kontakt geblieben und der hat mir dann halt auch erzählt, dass die schon seit Wochen eine Beziehung haben und dass da halt auch was Intimes läuft. Und also durchaus auch eine Liebesgeschichte, nicht nur Sex, wie ich gerade gefragt habe. Ja, also es war wirklich, also anscheinend war mehr dran. Das sagt mir der Freund, mit dem er zusammen war. Andy sagt mir das Gegenteil. Mhm. Was sagt Andy denn? Ja, er sagt, die haben sich nur gut unterhalten nachzudenken. Ja, so ungefähr. Ja, gibt er mir gegenüber das nicht richtig zu. Also er bestreitet ganz kategorisch, dass da sexuelle Dinge laufen, genau. Oder wie? Genau, das sagt er. Mhm. Und wie soll ich sagen, er sagt immer, dass er mich liebt und er sagt auch immer, dass er nichts hat. Wie nichts hat? Ja, wenn er wegfährt. Also es kommt ja jetzt schon öfters vor, dass er dann halt immer wegfährt und er will irgendwie, ich meine, ich habe das schon irgendwie im Hintergedanken, dass da mehr schwul ist, als er denkt. Mhm. Wie lange läuft denn diese ganze Arie schon? Ja, schon lange. Schon sehr lange. Also seit 3 Jahren, aber... Mensch, du bist 20 Jahre alt. Mhm. Dann habt ihr auch mega früh geheiratet. Ja, ich bin mit 16, nee, mit 15 habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Und ist er auch so alt wie du? Nein, erst 23. 23. Mhm. Ja, irgendwie das Problem bei mir ist auch, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein zu großes Herz, glaube ich. So, jetzt ist diese Vermutung in der Luft und die scheint ja relativ fundiert zu sein, wie du es jetzt darstellst. Er führt offensichtlich ein Doppelleben, wie du es darstellst. Mhm. Wie kannst du denn damit leben? Du sagst, du hast ein zu großes Herz. Was heißt das? Ja, was heißt zu großes Herz? Ich liebe ihn und ich möchte ihn irgendwo nicht gehen lassen. Und hast du denn das Gefühl, von ihm auch wieder geliebt zu werden? Ja, schon. Habe ich eigentlich schon. Es gibt Tage, da denke ich immer, das ist nur so eine Phase bei ihm. Aber andererseits ist das auch, er will sich da irgendwie nicht zu bekennen. Ich glaube, er denkt. Also ich würde mal sagen, wenn er 3 Jahre wird das macht, schon ist das keine Phase. Nee, wie wäre das denn, wenn du ihm einfach mal ein offensives Angebot machst? Wenn du sagst, ja, ich liebe dich, wir haben eine Familie, und wenn du diese Sexualität ab und zu mit Männern gerne hast, ich, Nathalie, ich rede jetzt in deiner Rolle, habe da nichts gegen, aber wir sagen uns das ganz offen. Aber wir beide bleiben zusammen. Könntest du das? Nee, schaffe ich nicht. Mhm. Ich habe ihm das ja gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, dass ich immer zu ihm stehe und wenn er dann halt was hat. Ich meine, wenn er das so auch machen würde, bloß bei ihm ist ja das Problem, ich weiß nicht, wenn wir uns dann streiten, dann, ich weiß nicht, vielleicht liegt das daran, weil wir noch so jung sind oder so, keine Ahnung. Mhm. Ich meine, er ist wirklich mit 23 auch noch sehr jung. Und ja, er denkt in der Sache auch noch ganz anders. Er sagt, mal sagt er zu mir, er möchte ganz schwul sein, er möchte mich verlassen. Ach, das sagt er schon, so klar. Nein, ich habe schon einmal die Scheidung eingereicht. Mhm. Und ich bin dann auch gegangen von ihm, also ich habe dann die Kinder genommen und bin dann auch abgehauen. Und dann hat er mich die ganze Nacht gesucht und dann hat er mich dann auch gefunden. Und dann, ja, es tut mir leid und ich höre auf mit den Männern, ich ich liebe dich viel zu sehr, aber das geht jetzt immer so weiter, diese ganzen Lügengeschichten. Moment, das war mir gerade nicht so ganz klar. Er drückt es aber schon so aus, ich höre auf mit den Männern. Ja, das, aber er macht es nicht, das ist ja das Problem. Und es sagen mir alle, die uns kennen, die sagen alle, du bist so blöd, also die macht dich nicht kaputt. Könntest du dir denn vorstellen, mit ihm nur eine freundschaftliche Ebene noch zu haben? Was heißt nur? Das ist auch schon sehr viel. Ja, könnte ich schon. Das ist es ja. Aber er ist so kompliziert. Er möchte mich nicht gehen lassen. Nein, aber es geht jetzt nicht um ihn. Eigentlich könnte ich doch. Ich könnte das. Dann würde ich letztendlich darauf auch pochen, Nathalie. Weil, ja, das ist gar nicht so einfach. Nee, das ist nicht, du machst das ja, ist das ja nicht ein frisches Problem. Du hast ja wahrscheinlich alle Varianten schon ausprobiert. Du leidest da jetzt 3 Jahre drunter. Und da leidet man auch, kann ich mir gut vorstellen. Wie? Versteht das nicht. Ja, es ist egal, ob er das versteht. Es geht um dich, dass du für dich eine klare Linie findest. Und wenn du sagst, hier, pass auf, ich mache dir das Angebot, ich möchte auch wegen der Kinder mit dir gut befreundet sein, lass uns das alles sehr friedlich regeln, aber wir sind kein Paar mehr, lass uns auch auseinanderziehen. Habe ich doch schon gemacht. Ja, dann mach es auch. Ja, er will ja nicht gehen. Dann geh du. Ja, wo soll ich hin? Ja, gut, das können wir jetzt in der Kürze hier nicht klären. Aber ich meine, dass du auf jeden Fall irgendwie eine klare Position bekommen musst. Sonst zermürbt ihr beide euch. Das wird sowieso über kurz oder lang auseinandergehen. Ja, das weiß ich. Das wird eskalieren. Und jetzt habt ihr vielleicht die Chance, es im Guten noch hinzukriegen. Ihr habt ja auch Verantwortung, ihr habt 2 Kinder. Ja. Es geht ja nicht nur um euch beide, sondern ihr müsst das jetzt auch mit Verantwortung, obwohl ihr so jung seid, wirklich über die Bühne kriegen. Tja. Nathalie. Das ist scheiße, ist das? Ja, das glaube ich schon. Ja, es ist wirklich scheiße. Und dann mit seinem Lügen denn. Mhm. Du bist am Zug, du musst Position erreichen. Ja, das ist nicht einfach. Trotzdem wünsche ich dir viel Glück dabei. Und ganz viel Kraft. Ja, damals da, wo ich mit dir sprechen wollte, und ich weiß davon ja auch überhaupt nichts. Ich hatte vorgehabt, mit ihm irgendwie zu Psychologen zu gehen, Eheberatung oder irgendwas, weil deine Psychologin, die hat mir das dann geraten, Pro Familia und alles. Da hätte man vielleicht noch was machen können, aber er ist einfach, meiner Ansicht ist er schon zu tief drin. Mhm. Aber es fällt mir auch schwer, ihn gehen zu lassen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich das noch schaffe, ihn wieder richtig zurückzukriegen. Glaube ich nicht. Klingt so von der Ferne. Vielleicht liege ich falsch, aber ich weiß es nicht. Er sagt es ja. Er sagt, dass er mich liebt und dass er mich nicht verlieren möchte. Ja. Aber das ist wirklich schwer, wenn er dann wegbleibt. Und ich hatte schon mit so vielen Schwulen dann auch geredet. Und die haben mir dann auch immer gesagt, dass er dann den Schwulen, mit denen er zusammen ist, denen erzählt er zum Beispiel entweder, dass er gar keine Frau hat. Dass er alleinstehend ist. Also glaube, oder er sagt, wir leben in Scheidung, wir wohnen nur noch zusammen. Ich glaube, dass der junge Mann sehr viel Ordnung mal braucht in seine Identität und in sein Leben. Ne? Ja, er schafft das nicht. Ich habe ihm das schon so oft gesagt, weil er spielt ja nicht nur mit meinen Gefühlen, er spielt ja auch von den Männern, mit deren Gefühlen genau. Spielt er ja auch. Weil also, was ich denke, was du tun müsstest, das habe ich dir jetzt gesagt, Nathalie. Ja, trennen. Alles Gute. Tschüss. Alles klar, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht hier in Köln, 0180-5678-111, Thema heute Nacht Doppelleben. Ralf, 29 Jahre alt. Hallo? Hallo, Ralf. Nee, du bist Ralf und ich bin Domian. Ach ja, richtig. Ich hatte gerade noch ein Telefonat dazwischendurch, der liebe Junge hieß auch Ralf. Achso. Erstmal schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Frohes Neues. Ja, dir auch. Danke, meine Geschichte. Ja. Also mein Doppelleben, ich weiß gar nicht, wo ich da anfange, am besten mit meinem Beruf, ne? Ich würde erstmal dich bitten, sehr nah an den Telefonhörer zu gehen. Ja, ich bin schon sehr nah dran, aber ich bin ja im Gebäude, wo wir ziemlich dicke Wände haben. Ich hoffe, du kannst mich einigermaßen verstehen. Ist in Ordnung, ja. Fang mal an. So ist gut. Also, ich muss quasi ein Doppelleben führen, da ich eben durch meinen Beruf Geheimnisträger bin. Ich bin Polizeibeamter beim Sondereinsatzkommando. Habe dadurch eben das große Problem, dass ich, dass mir relativ früh eingeimpft worden ist, gib am besten nicht von deiner Identität bekannt. Mhm. Und das hat man dann als relativ junger Mann natürlich auch hundertprozentig so eingehalten. Das heißt also, alle Nachbarn, alle Freunde, alle Bekannten, die ehemalige Freundin, alle dachten eben, ich bin der liebe kleine nette Student, der ab und zu mal nebenbei ein bisschen joggen geht. Ich habe also alles andere schön. Wie lange bist du bei der SEK? Da bin ich jetzt seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren. Und das muss ich jetzt mal fragen, weiß ich gar nicht. Ihr habt die Auflage, dieses in eurem privaten Bereich vollkommen geheim zu halten. Ja, richtig. Vollkommen. Also ihr dürft mal, wenn man dort anfängt, dann hat es also grundsätzlich alles, was irgendwie mit dem Dienst zu tun hat, im Bereich der Spezialkommandos, ist eben nicht nach außen weiterzutragen. Und du hast selbst deine Freundin, also deines engsten Menschen wahrscheinlich, der hast es nicht erzählt. noch nicht mal meine Eltern wissen, dass ich eben beim SEK bin. Die wissen wohl, dass ich bei der Polizei bin, als Einziger, aber die meinen eben auch, dass ich den normalen Schutzpolizeidienst verrichte, also den normalen Streifendienst, was man sich so vorstellt. Und was hast du deiner Freundin erzählt? Ja, habe ich auch erzählt, ich bin ein Student und fahre ab und zu mal zur Uni und ansonsten jobbe ich mal hier unter. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Mit der war ich knapp 3 Jahre zusammen. Knapp 3 Jahre, aber da gibt es doch Begegnungen. Freundin trifft deine Eltern. Deine Eltern erzählen was davon, dass der Junge bei der Polizei ist und deine Freundin denkt, du bist Student. Gab es denn da nicht irgendwelche Missstimmigkeiten? Also zum Glück mit meinen Eltern überhaupt gar nicht. Die haben sich da also relativ weitgehend rausgehalten. Nur eben, als ich mit mir am Ring war, ob ich ihnen nicht wenigstens doch sagen sollte, wo ich grob arbeite, eben bei der Polizei, da hat sie dann eben meinen Dienstausweis gefunden. Mhm. Da steht wohl auch nicht drin, dass ich eben zum SEK gehöre. Das ist ein ganz normaler Dienstausweis, den jeder andere Polizeibeamte auch hat. Mhm. Aber da wusste schon mal, ich bin kein Student. Mhm. Was hast du ihr denn eigentlich vorher alles so erzählt, bevor sie diesen Ausweis gefunden hat? Wenn man 3 Jahre mit jemandem zusammen ist, ist das Verhältnis ja so eng und verzahnt. Hast du ihr nie mal irgendwas von der Uni erzählt, was man ja dann eigentlich tut, was du so erlebt hast den Tag über? Nee, normalerweise nicht, weil ich ja von der Uni überhaupt gar keine Ahnung habe. Na gut, aber ich war ja noch nicht einen Tag auf der Uni. Ist mir völlig klar, aber hat sie denn nicht irgendwas gefragt? Ja, ich habe das also alles einigermaßen ablocken können. Ich hatte ja teilweise, wenn ich vom Dienst kam, war ich auch so gestresst durch diese ganze Anspannung, dass ich ihr dann schon zumindest vermittelt habe. Mein Tag war ziemlich stressig, lass uns über irgendwas reden, aber bitte nicht über meinen Job. Ja, ihr Job hast ja eben keinen gehabt, du warst ja Student, offiziell. Ja, aber eben über die Tätigkeit, diese Nebentätigkeit, die ich da eben dann angeblich verrichtet habe. Was hast du denn angeblich verrichtet? Ich habe mal angeblich Rasen gemäht bei Leuten und mal irgendwelchen Leuten was repariert. Und was hast du angeblich studiert? Ich habe angeblich Wirtschaftswissenschaften studiert, obwohl ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Das ist ein ganz dünnes Eis, auf dem du da gegangen bist. Ne? Es hätte doch mal sein können, dass eine Freundin von deiner Freundin, die auch Wirtschaftswissenschaften studiert, auf dich trifft und die hätte dich in ein Fachgespräch verwickelt oder irgend sowas. Ja, dann hätte ich ganz, ganz alt ausgesehen. Also es ging zumindest nicht so alt ausgesehen, wie in dem Moment, wo meine Freundin dann fragte, was ist das? Was hast du da geantwortet? Ja, erstmal, was es eben wirklich ist, mein Dienstausweis. Mhm. Da wollte ich ja dann sagen, dass es ein Scherzartikel ist und von einer Kirmes, aber naja, mit dem Stempel dann wohl doch nicht. Und dann habe ich eben gesagt, dass ich wohl bei der Polizei bin, aber... Ja, finden Sie denn da nicht unendlich an zu fragen, warum sagst du mir das nicht, seit wann bist du da und so weiter? Ja, doch, natürlich, klar, aber da habe ich eben auch wieder nur ganz wenige Informationen rausgelassen. Hat sie sich damit zufrieden gegeben? Nee, hat sie nicht. Ist die Sache deshalb zu Bruch gegangen auch? Ich denke mal mit. Also mit Schuld hat natürlich auch eben der Stress, den man nach Hause bringt, den man auch irgendwo manchmal nicht ganz verarbeiten kann. Mhm. Es ist nun mal eben nicht der normale Dienst, den man verrichtet, wenn man im Streifendienst ist, obwohl auch der sehr stressig sein kann. Darfst du keinem Kollegen jetzt abwerten. Ist klar. Darfst du über das, was du da machst, darfst du da sprechen? Überhaupt gar nicht. Also über die einzelnen Tätigkeiten, was wir hier machen, überhaupt gar nicht. Das heißt, das könntest du mir jetzt hier auch gar nicht, würdest du mir nicht erzählen? Nein, auf keinen Fall, das wirklich nicht. Ich kann dir wohl sagen, wo ich arbeite und eben das, was allgemein bekannt ist. Da sieht man im Fernsehen wieder bei Geiselnahmen etc. Oder eben bei Einsätzen, wo es notwendig ist, dass ein speziell ausgebildeter Trupp kommt. Ja, ich stelle mir das, wie du ja schon seit 6 Jahren lebst, ausgesprochen belastend vor. Nicht nur, weil der Job wahrscheinlich ausgesprochen belastend und hochgefährlich ist und psychisch sehr, sehr hoch anspruchsvoll. Nein, deshalb hauptsächlich, weil du in einer permanenten Lüge leben musst auch. Ja, und zumal ich privat ja eigentlich völlig anders bin als dienstlich. Ich rauche mir privat mal ein bisschen Gras, ich interessiere mich für Lyrik, ich bin eigentlich zum Glück noch leider mit abnehmender Tendenz noch sensibel. Hast du denn Leute, Kollegen, mit denen du dich zumindest mal treffen kannst, mit denen du ganz offen dann umgehst? Ja, natürlich. Eben jetzt hier außer Dienstgruppe raus. Mhm. Das muss man auch, weil mit irgendjemandem muss man reden. Wir haben hier wohl auch Psychologen eben für Fälle, wenn es eben dazu kommt, dass man zum Beispiel schießen muss. Dass man in eine super gefährliche Situation kommt. Aber mit den Leuten kann ich nicht über Privates reden. Also es sind noch keine Freundschaften aus dieser SEK-Truppe entstanden? An für sich nicht. Das heißt, du hast keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, mit dem du über deinen schweren Job reden kannst? Normalerweise nicht. Also wieder, das muss ich ganz allein für mich verarbeiten. Und es gibt niemanden in deinem, ich bin ganz baff, dass das so ist, und es gibt niemanden in deinem privaten Umfeld, der das weiß. Niemand. Niemand. Ich bin jetzt quasi der Erste, mit dem du darüber redest. Seit 6 Jahren. Das ist richtig. Und das auch nur, weil es eben anonym bleibt. Anonym ist, ja klar. Weil es ja auch bleiben muss. Hast du eine Freundin wieder im Moment? Nein, zurzeit nicht. Aber ich habe also auch derzeit ein relatives Problem, eine Frau kennenzulernen. Eben du mal gesagt, natürlich, man sagt sich immer, es gibt genügend, aber also ich sehe sie nicht. Und ich bin also bis jetzt noch nicht bereit, eine Zeitungsannonce zu schalten oder ähnliches, sondern gehe davon aus, irgendwann werde ich auf die Frau meines Lebens treffen, aber... Du bist ja erst 29. Hängt das denn vielleicht auch mit diesen Erfahrungen und mit diesem Job bei der SEK zusammen, dass du auch ein bisschen scheu hast, wieder dich in so ein Lügengeflecht zu verstricken? Also ich wüsste genau, wenn ich in eine Beziehung eingehe, dann würde ich beim SEK aufhören, dann würde ich mich bewerben für einen normalen Schutzpolizei. Ah ja, ach, soweit ist es. Dass ich in 2-3 Jahren da aufhören werde. Die körperliche Belastung, die macht mir jetzt noch nicht zu schaffen, aber wenn du da bin nicht mehr so fit wie vor ein paar Jahren. Ja, wenn du da aufhörst, könnte ich mir vorstellen, nach dem, was du jetzt erzählt hast von deinem Leben, dass für dich ein ganz neues Leben beginnt. Ein ganz freies. Warum hörst du nicht jetzt schon auf? Ja, weil ich jetzt an und für sich jetzt habe ich noch nicht den Grund dafür, den richtigen Grund. Seit 6 Jahren bin ich gewohnt, so zu leben, wie ich eben lebe. Also ich müsste... Wenn jetzt irgendwann die Partnerin kommt und ich sage, das ist die Frau deines Lebens, dann würde ich diesen alten Traum von mir, SEK, den ich jetzt auch durchlebe, der eigentlich gar kein Traum ist, sofort aufgeben. Ich muss dir sagen, dass ich vor Jungs, wie ihr es seid, höchsten Respekt habe. Und ich weiß, wie wichtig eure Arbeit ist in Deutschland und für die Polizei. Einerseits. Andererseits ist es mir ein Grauen, wenn ich mich in deine private Situation versetze, wie du leben musst. Gibt es denn dafür wenigstens eine ordentliche Entschädigung? Verdienst du gut Kohle? Also viel Geld verdiene ich nicht. Das Einzige, was ich eben verdiene, ist eben nachher die Gewissheit, dass man eben das, was man gemacht hat, so gut gemacht hat, dass viele, viele Leute entweder bestenfalls gar nicht zu Schaden gekommen sind oder eben nur geringfügig. Mhm. Hast du denn, wenn du da, weiß ich jetzt, 6-8 Jahre diesen Dienst geschoben hast, hast du gute Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Polizeiapparates, dass du in eine Führungsposition gelangst? Also Führungspositionen sind bei uns vom Bildungsstand abhängig immer noch und eben weniger von dem Einsatz, sondern Einsatzkommando, bei speziellen Kommandos. Also ich denke, dass ich im Schutzpolizeidienst sicherlich schon mal anteilmäßig eine Führungsaufgabe übernehmen kann. Also Alf, jetzt muss ich dich wirklich ganz offen fragen. Du riskierst ja Leib und Leben wirklich im höchsten Maße durch deine Arbeit und deinen Einsatz und bist einem extrem harten Drill ausgesetzt. Wie viel verdienst du im Monat? Wir sind anonym, du kannst es ja sagen. Also ich liege weit unter dem Gehalt eines Schlossers. Wie bitte? Ja, natürlich. Unter dem Gehalt eines Schlossers? Ja, ich bin in der Besorgungsgruppe A8. Wie viel ist das? Weiß ich nicht, kann ich nicht einordnen. Ein bisschen unter 3.000. Ich bin also Polizeiobermeister. Unter 3.000? Ich habe unter 3 raus. Unter 3.000 netto? Unglaublich. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ist leider so. Also mindestens das Doppelte müsste rausspringen für euch, finde ich. Ja, also wir haben wohl eine Zulage, aber die Zulage, die ist sehr gering. Mhm. Es ist wirklich eben was, das macht man nicht wegen des Geldes, sondern eben wegen der Einstellung. Mhm. Und ich denke, dass jeder junge Mann und jede junge Frau, die in den Entschluss trifft, Polizeibeamter zu werden, sich dessen gewiss ist, dass man sowas eben wirklich macht, weil man aus dem Herzen rauskommt. Ja, finde ich eine gute Einstellung, aber ich finde, dass der Staat auch besser für euch sorgen sollte und dass ihr mehr Knete bekommen solltet. Also ich würde auf mehr Geld gerne verzichten. Ich möchte einfach nur bessere Ausrüstung haben. Das ist dann wahrscheinlich noch ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, du bist fest entschlossen, wenn die Frau deines Lebens kommt, dass du aus diesem Doppelleben aussteigst. Sofort. Fand ich interessant, mit dir gesprochen zu haben, Ralf. Ich wünsche dir, dass die Frau fürs Leben kommt. Ich hoffe. Alles Gute. Danke. Tschüss. 1.29 Uhr und 23 Sekunden und jetzt machen wir ein Päuschen. We'll be right back. 9:33, 43 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Doppelleben. Und ich würde gerne mit euch da draußen reden, wie ihr ein Doppelleben führt. Welches Doppelleben auch immer. Oder wenn ihr ein Doppelleben geführt habt. Oder vielleicht mit Leuten, die anderen auf die Schliche gekommen sind, dass diese wiederum ein Doppelleben führen. Also meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Jetzt bin ich gespannt auf Kirsten, und Kirsten ist 27 Jahre alt. Ja, hallo, guten Abend. Hallo Kirsten. Ja, das Thema Doppelleben finde ich also sehr interessant und es betrifft mich also auch. Mhm. Bei mir geht es darum, ich habe einen sehr gut dotierten Job, ich komme also ganz prima mit meinem Leben klar. In welchem Bereich, wenn du es andeuten magst? Ich arbeite im zahnmedizinischen Bereich. Mhm. Und eine Zahnärztin? Ich möchte mich dazu eigentlich gar nicht näher äußern. Nein, ist okay, verstehe ich auch. Ja. Und ich arbeite in meiner Freizeit zu einem privaten Callgirl-Ring. Ich habe es mir beinahe gedacht aufgrund der Stimme. Aufgrund der Stimme? Ja. Nein, nee, nee, nicht Telefonsex, aber du hast eine sehr charmante Ausstrahlung vom ersten Moment an gehabt, ja? Tatsächlich. Ja. Ich hätte gerne eine solche Zahnärztin, wie du es bist, obwohl du wahrscheinlich überhaupt keine bist, aber... Ja, wer weiß das. Wer weiß das, ja. Wer weiß das schon. Und was es bei mir eigentlich ausmacht, ist, ich mache es also wirklich nicht wegen des Geldes, sondern ich mache das aus Abenteuerlust. Jetzt sag uns bitte erstmal genau, was du da genau machst. Tja, im Prinzip, wenn man es grob ausdrückt, denke ich, klar, das ist Prostitution. Bist du eine Edelhure? Ja. Mhm. Doch, würde ich sagen. Machst du das in eigener Organisation oder bist du in irgendeiner Agentur angeschlossen? Nein, und zwar sind wir eine Gruppe von Frauen, die also alle ähnlich so fest in ihren Berufen stehen oder fest in ihren Ehen stecken. Bist du auch verheiratet? Ich bin nicht mehr verheiratet, nein, ich war verheiratet. Und ja, wir organisieren uns selber, wenn man das so sieht. Wie ist das, eine Gruppe von Freundinnen, die mal auf eine solche Schnapsidee gekommen sind? Nein, würde ich so nicht sagen. Also ich bin durch eine Freundin da in diesem Bereich gelangt. Mhm. Und gut, es entwickelt sich eine Art Freundschaft, Kameradschaft, würde ich eher sagen. Aber ist es eine Frauen-Selbsthilfegruppe quasi? Ja, natürlich. Klar, wenn wir es jetzt ganz sozial halten wollen, sind wir eine Selbsthilfegruppe. Ihr organisiert, ihr seid gleichberechtigt alle? Und wir sind gleichberechtigt. Organisiert diese Begleitagentur-Jobs? Ganz genau. Wir arbeiten also auch auf eigene Rechnung. Mhm. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich würde nicht mit jedem ins Bett gehen. Wie geht das denn? Annoncierst du in der Zeitung oder ihr und dann triffst du dich? Nee, wie geht's? Nein, wir sind ein sehr privater Kreis. Mhm. Das läuft also über Mundpropaganda. Es gibt Kreise. Man hat einen Kunden, dann hat man fünf, dann hat man zehn. Wo triffst du dich mit deinen Kunden? Das läuft auch in privaten Bereichen ab. Es sind meistens private Feiern, wo so etwas... ja, verlangt wird, hört sich schon so sehr fordernd an. Das ist nicht richtig. Wo wir einfach dabei sind, wenn man so sieht, als vielleicht Bereicherung des Abends. Also du begleitest einen gut situierten Herrn auf eine Party zum Beispiel. Zum Beispiel, das ist durchaus möglich. Du betreibst Konversationen mit ihm, ganz genau. Lässt dich sehen mit ihm. Ganz genau. Und danach gehst du aber auch in die Kiste mit dem. Nicht unbedingt. Aber kann auch vorkommen. Es kommt häufig vor, aber es ist schon stark von Sympathie abhängig und natürlich auch vom Aussehen. Sind das hauptsächlich Männer, die gut Kohle haben? Ja, natürlich. Was kostet denn ein netter Abend mit dir? Das kommt ganz darauf an. Also ich will jetzt mit dir ausgehen, wir spielen das mal durch. Ich möchte mit dir schick essen gehen in Köln und dann gehen wir auf irgendeine Show-Business-Party und danach gehen wir uns noch amüsieren ins Maritim-Hotel oder ins Hyatt-Hotel oder wo immer auch. Gut, nehmen wir es Hyatt. Ja. Wir amüsieren uns die ganze Nacht. Ja, ja. Dann denke ich, bist du mit diesem ganzen Rahmenprogramm. Du musst natürlich, du zahlst den Abend komplett. Natürlich. Also, dass sämtliches, was anfällt, inklusive meinem Taxi nach Hause. Ja. Ich lasse dich auch abholen mit einem Fahrer. Das finde ich sehr nett. Ja, natürlich. Also mit 1500 bis 2000 Mark bist du dabei. Ja, und dann frühstücken wir auch noch gemeinsam. Ist das okay? Im dann Hyatt. Frühstücken wir je nach Sympathie dann auch noch miteinander. Ah ja, 2000 Mark, ja. Also mit 2000 Mark kannst du rechnen. Ja, wobei ich sagen muss, dass das in diesen Kreisen ein Betrag ist. Letzten da lachen die nur drüber. Gesagt, das schweifen die abends in die Musikbox. Ja, ne? Das solche, fand ich also sehr lustig. Ja. Genau. So, jetzt hast du gerade einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Ich mache das nicht wegen der Kohle. Das kann ich ja kaum glauben. Du machst das aus Abenteuerlust. Ich mache das aus Abenteuerlust, genau. Wie lange machst du das eigentlich schon? 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. Hast aber nebenher auch eine gute Stange Kohle verdient, ne? Ich habe damit ganz gutes Geld verdient. Ich kann mich nicht beschweren. Und aufgrund meines Berufes würde also niemand auf die Idee kommen, zu fragen, Mensch, ne? Wie kann die sich das leisten? Woher nimmt die das Geld? Sondern also, das ist natürlich durch meinen Beruf erklärt. Schickes Apartment, tollen Sportwagen vor der Tür oder weiß ich. Nein, ich bin, ich fahre einen Kombi. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr enttäuschend an. Ja, es gibt auch schicke Kombis. Weiß also niemand aus deinem Umfeld, was du machst und so? Im Prinzip weiß das niemand. Nein, und ich muss auch sagen, ich bin da also auch schon in Situationen geraten, wo ich dann diverse Leute kannte, wo ich Patienten erkannte. Mhm. Und das Lustige an diesen Abenden ist, man würde mir das nicht zutrauen, man vermutet das nicht. Du bist so eine brave, nette Frau normalerweise. Ich denke schon, dass ich meine gewisse Ausstrahlung verfüge. Ich bin also nicht der Typ Hausfrau. Mhm. Aber man mutet oder man denkt es einfach nicht von mir. Jetzt nochmal gefragt, was ist das für eine Abenteuerlust? Kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich denke, dass es ganz, ganz vielen Frauen so geht. Und zwar war ich verheiratet und in meiner Ehe ließ das also alles ziemlich schnell nach. Es war alles Routine. Es ging, wenn wir uns miteinander unterhalten haben, es ging um Geld, es ging um, weiß ich nicht, 1000 kleine Alltäglichkeiten. Und alles flaute etwas ab. Und ich war irgendwann fürchterlich frustriert. Und irgendwann sprach ich mal mit einer Bekannten und habe dann gesagt, mir steht der Sinn nach Abenteuer. Ich habe das Gefühl, ich bin lebendig begraben. Ich muss irgendwas erleben, ich muss irgendwas tun. Ich könnte mir so einen Adler auf dem Rücken tätowieren, ja. Oder irgendwas in der Richtung. Und ich weiß nicht, ich denke, jeder kennt das Gefühl, irgendwann in seinem Leben daneben treten zu wollen. Du trittst aber schon lange daneben. Hast du eigentlich auch schon daneben getreten, als du mit deinem Mann noch zusammen warst? Da hat es angefangen. Da hat es angefangen, ja. Ich habe mich aber damals entschieden, mein Leben selber in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich muss mich an überhaupt gar keine Konvention halten. Du hast im Moment auch keinen Freund. Ich habe zwischendurch Beziehungen, aber momentan habe ich keinen festen. Ich meine, dann kommst du ja in Konflikt, ne, finde ich, oder? Dann würde ich in Konflikt kommen, ja, das denke ich auch. Willst du das noch sehr lange so weiterführen? Ich denke, ich mache das so lange, wie es mir nicht schadet. Wird das Abenteuer nicht allmählich langweilig? Nein, es ist jedes Mal wieder ein Abenteuer. Ich denke, das Abenteuer würde dann langweilig, wenn ich gezwungen würde, es vorzuleben. Wie oft machst du das im Monat? Das kommt ganz darauf an. Ich sag mal, das tendiert zwischen einmal, zweimal im Monat bis hin zu 10. Aber 10 ist dann wirklich schon sehr viel. Habe ich das richtig verstanden vorhin, dass du dann letztendlich dich auf erotische, sexuelle Dinge nur einlässt, wenn dir der Mann auch gefällt? Natürlich. Ja. Das ja, ne? Also du hast noch nicht den Ekel bekommen. Das tue ich nicht. Ich lehne das also auch ab. Ich muss auch sagen, viele Männer sind auch sehr plump. Mhm. Sie wissen oder sie denken, dass sie, wenn sie bezahlen, alles fordern können. Mhm. Das sehe ich einfach anders. Mhm. Ich fordere von den Männern schon eine gewisse Etikette. Erzählst du denen denn, was du für ein Beruf bist? Nein, das wissen sie nicht. Aber die wittern schon, dass du gerade nicht... Ich denke es, ja, ganz klar. Also ich denke, dass die Männer aus diesen Bereichen, die wirklich diese Beträge bezahlen und das also auch nicht selten bezahlen, sondern in einer gewissen Regelmäßigkeit zahlen, dass sie auch ein gewisses Niveau erwarten. Mhm. Hast du dich schon mal in einen verknallt? Es kommt kurzfristig zu, ja, verknallen, das ist so, ne? Aber es gibt schon Männer, wo ich dann doch ein paar Tage drüber nachdenke. Ich meine, du könntest ja wahrscheinlich du hast es wahrscheinlich nicht nötig, aber dennoch eine wunderbare Partie machen, ne? Vielleicht den Vorstandsvorsitzenden von, weiß ich, Pipapo-Konzern. Ich kann mit dem Vorstandsvorsitzenden von Pipapo ins Bett gehen und er gibt mir Geld dafür. Ja. Das finde ich noch viel interessanter an der Geschichte und ich bin gar nicht auf ihn angewiesen. Kennst du die flambierte Frau, den Film? Mit Gudrun Landgräbe. Gudrun Landgräbe, die ich unglaublich erotisch fand damals und immer noch finde. So ein wenig stelle ich mir dich vor. Das ist vom Typ her nicht ganz verkehrt. Ja, ja, ja. Ich bin sehr, sehr weiblich, ich habe auch dunkle Haare. Mhm. Und ich bin aber nicht so diese Femme Fatale. Das ist es also nicht. Hast du nicht manchmal das Bedürfnis, dich mit irgendeiner Freundin zumindest auszutauschen? Oder tust du das dann mit diesen Frauen? Doch, natürlich. Mit den Frauen, darüber redet ihr dann. Ja. Doch, das tun wir schon. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist schon ein gewisses nettes Gefühl, wenn ich zum Beispiel in meinem Beruf stehe und ich denke, mein Gott, ist das ein Scheißtag und ich habe null Lust, irgendwas zu arbeiten und alles geht mir fürchterlich auf die Nerven. Und ich erinnere mich dann an das vergangene Wochenende und weiß, dass ich in absolutem super Luxus geschwenkt habe und wirklich irgendwas getan habe, was mir keiner ansieht. Und ich freue mich darüber. Hört sich es hört sich fast schon wie filmreif an, was du erzählst. Filmreif? Ja, es ist filmreif. Nein, das denke ich nicht. Mhm. Ich denke schon, ich möchte um Gottes Willen, ich möchte hier keine Werbung betreiben für Prostitution. Auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, wir arbeiten ja mehr oder weniger verdeckt, um dann nochmal auf deinen vorherigen Gesprächspartner einzugehen. Würdest du dich übrigens sehr schämen, wenn das in irgendeiner Weise mal publik würde, in deinem Arbeitsbereich, in deiner Familie? Schämen? Nein, schämen denke ich nicht. Ich stehe zu dem. Ich denke, also ich hänge es nicht an die große Glocke. Ich möchte nicht, dass mein Beruf darunter leidet, denn ich übe meinen Beruf sehr gerne aus und ich mache das auch wirklich. Also wenn jetzt aber der Mann fürs Leben kommt, wie Rolf die Frau fürs Leben sucht, dann war es das, ne? Oder? Der Mann fürs Leben. Gott, glaubst du nicht an diesen... Glaubst du an den Mann fürs Leben? Schwierig. Was ist der Mann fürs Leben? Was muss er bieten? Sehr schwierig. Freundschaft? Ja. Geld? Erotik? Nee, Geld muss er mir nicht Verständnis. Bieten. Verständnis? Muss er dir Geld bieten? Nein, das ist eine Frage, das stelle ich wirklich in den Raum. Was muss der Mann fürs Leben bieten können? Und ich denke, je länger man alleine bleibt, desto höher wird der Anspruch. Und desto schwieriger wird es natürlich auch, für das Gegenüber dem gerecht zu werden. Also ich finde, er muss geben können, oder der Mensch muss geben können, grenzenloses Vertrauen, um beiderseitig, Erotik, Sexualität, und Geborgenheit. Und Loyalität. Und Loyalität. Ist natürlich super wichtig. Integrität, ja. Finde ich für mich persönlich also sehr wichtig. Wenn das alles so zusammenspielt und wenn er dann auch hübsch ist, ist ja wunderbar. Ja, aber ich muss, also ich denke ganz ehrlich, ich habe mittlerweile so viele Männer kennengelernt, die auch nicht unbekannt sind. Vielleicht, Kirsten, will, dass du auch nur in diesen, ich sag es mal ganz böse, in diesen abgewichsten Oberschichten. Vielleicht sind die tollen Leute viel weiter unten zu finden. Ich komme aus den unteren Schichten. Mhm. Ich bin also nicht irgendeine Hochwohlgeborene oder so, sondern ich habe mir das auch alles erarbeitet. Mhm. Ich denke, ich kann das schon unterscheiden. Nur, ich denke wirklich, es sind wirklich Männer dabei, die gut aussehen, die wirklich einen hervorragenden Ruf genießen, die sonntagsnachmittags mit ihren Kindern und ihrer Frau und ihren Schwiegereltern irgendwo schick essen gehen. Und so weiter, die wirklich diesen Drang haben, es auszuleben. Und also, eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, jeder Mann hat die Möglichkeit, diese verruchte Seite auszuleben. Er kann also immer in einschlägige Etablissements fahren, seine Neigungen ausleben, dieser kleinen schwarzen Seite nachgeben. Und das könnt ihr Mädels eigentlich nicht. Und du hast ja einen Weg. Doch, ganz genau. Ja, du hast einen Weg gesucht, ja. Es ist tatsächlich so. Wo hat Frau Gelegenheit, das ausleben zu können? Also ich bin völlig animiert jetzt durch das Gespräch, mir in der nächsten Zeit vielleicht eine neue Zahntechnikerin, eine neue Zahnärztin oder irgendwie so etwas neu zu suchen. Und dann denkst du, wir sind dabei. Ich habe dein Buch gelesen. Ich denke, für die 30%, die du für Frauen über hast, ich weiß nicht, ob ich das auslasse. Ich danke dir für das Kompliment. Du warst eine wunderbare Gesprächspartnerin. Freut mich. Und vielleicht laufen wir uns doch mal über den Weg. Da mach dich bloß bemerkbar, dass du es bist. Ich muss dich dann kennenlernen. Ich werde den Teufel tun und mich auf den Kölner Neumarkt stellen. Nein, ich bin. Kirsten, alles Gute und viel Glück. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Jetzt ist am Telefon Monika und Monika ist 62 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Monika. Zum neuen Jahr alles Gute Vielen für Dank. Dich und dein Team. Danke sehr. Die hören das an. Ganz viel Sonne und ganz viel Freude. Ganz viel Sonne, das ist schön. Ja. Du hast zum Thema Doppelleben angerufen. Ja. Und zwar geht es darum, ich habe ein Problem. Ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren verheiratet. Ich habe mit 18 Jahren geheiratet, habe diesen Mann immer noch. Und ja, seit circa 15 Jahren läuft körperlich nichts mehr. Mhm. Das ist auch gesundheitsbedingt. Bei ihm oder bei dir? Bei ihm. Ja. Manchmal war es bei mir, das gebe ich schon zu, aber das hat sich dann so rausgeprägt bei ihm. Mhm. Und ich hatte dann vor anderthalb Jahren einen anderen Mann kennengelernt, mit dem ich mich regelmäßig getroffen habe und den ich sehr gemocht habe, der mir erst mal gezeigt hat, was überhaupt Erotik ist, was Sex ist, was man alles tun kann. Mhm. Ist der ungefähr in deinem Alter? Ja. Mhm. Ja. Ich sag nochmal, du bist 62 Jahre alt, du hast so eine junge Stimme. Also ich bin ganz erstaunt gewesen gerade, als ich dich vorgestellt habe. Echt? Dankeschön, ja. Das sagt mir aber fast jeder am Telefon. Ja, vielleicht ist in Natura ganz anders. Das weiß ich nicht, die Stimme klingt jung, aber ist ja auch wurscht. Erzähl mal weiter. Ist wurscht, aber ich bin vom Typ her auch jung. Ja? Ja. Also du hast dir da einen Freund angelacht, um es mal salopp auszudrücken. Akademiker, muss ich sagen, der sich nie was hat zu Schulden kommen lassen. Mhm. Und im November 97 hat der seine Frau umgebracht. Hat sich beide Pulsadern durchgeschnitten und die gesamte Wohnung angebrannt. Und ist er dabei auch umgekommen? Das weiß ich jetzt, das habe ich im Nachhinein erfahren. Nur ich war es gewohnt, jeden Morgen und jeden Abend einen Anruf zu bekommen, ja? Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz toll. Jeden Morgen, guten Morgen, mein Schatz, Kätzchen, hat er immer gesagt, guten Morgen, mein Kätzchen. Der hat dich zu Hause angerufen, aber du lebst doch mit deinem Mann noch zusammen, wie ich das... Ja, aber ich bin früh aufsteher und da war ich immer allein und ein Handy hat man ja auch noch, ne? Mhm. Monika, jetzt muss ich das nochmal rekonstruieren. Dieser Mann hat, also dein Geliebter, nennen wir ihn mal so, hat seine Frau umgebracht und sich selbst dann auch umgebracht. Wollte. Also, lebt er heute noch? Ja. Hast du mit ihm heute noch Kontakt? Ja. Aber er muss doch im Knast sitzen, wenn die Frau umgebracht hat. Ja, ich besuche ihn regelmäßig. Du besuchst ihn im Knast? Ja, regelmäßig. Und dein Mann weiß davon nichts? Er weiß, dass ich jemand im Knast besuche. Aber er weiß nicht, dass du ein Verhältnis aber mit ihm... Aber er weiß nicht, was da besteht. Auf wie viele Jahre ist er verurteilt worden? Er ist auf 14 Jahre, aber das geht in Revision und so wie die Aussichten sind, das wird sich in den nächsten Tagen klären, kommt er wahrscheinlich auf Freigang. Jetzt erwartet er von mir, dass ich ihm ja auch alles versprochen habe. Ich schreibe jeden Tag einen Brief, ich besuche ihn, ich versorge seine Wäsche. Er zeigt mir mit, was er braucht, das nehme ich ihm mit, Weihnachtspakete sowieso und so weiter. Monika, was hält dich denn jetzt an diesem Mann, der so ein schlimmes Verbrechen begangen hat? Ja, der Mann war einfach lieb zu mir. Reicht das? Der Mann hat mir vieles gezeigt. Das Verbrechen als solches verachte ich. Auch bei einer kleinen Maus, wenn man die tötet, das verachte ich. Hat er dir gegenüber denn über dieses Verbrechen gesprochen? Nein, das kann er nicht. Hast du nicht Angst vor diesem Mann auch? Nein. Du hast nicht Angst, dass er dir auch so etwas... Weil er ganz einfach mal ausgerastet ist. Es war... Naja gut, aber... Ich kann es jetzt nicht beschönigen, denn so ein Tun kann man ganz einfach nicht beschönigen. Hast du nicht Angst, wenn du mit ihm zusammentriffst, wenn er irgendwann mal frei sein sollte? Das wird er nie wieder tun. Dass er bei dir auch ausrastet? Nein, das weiß ich ganz einfach aus seinem Verhalten heraus. Da muss ich dir dazu sagen, wir waren mal in einem Hotel, ja? Mhm. Und da rief die Frau an, per Handy, und hat eine Stunde und 10 Minuten auf den Mann eingesprochen. Mhm. Sonst kenne also nicht. Ich möchte ihr auch nichts Böses nachreden. Mhm. Nur gesprochen, er wollte zwischendurch mal antworten, das ging ganz einfach nicht. Mhm. Ich habe ja auf die Uhr geguckt, weil bei mir die Minuten rasten. Wollen wir das mal nicht vertiefen? Lass uns nicht über die Beziehung reden, die die hatten. Ich wollte nur sagen, dass das wahrscheinlich, ich kenne die Frau nicht, eine sehr stressige und anstrengende Frau war. Okay, dennoch ist natürlich dennoch ist natürlich so eine Tat nicht zu erklären oder zu entschuldigen oder zu rechtfertigen. Da sind wir uns natürlich einig. Wie denkst du denn jetzt weiter zu leben? Willst du das so parallel eben dieses Doppelleben auch weiterführen? Solange wie es geht, möchte ich das. Aber es kommen jetzt Probleme auf mich zu, weil angedeutet wurde, auch durch den Rechtsanwalt, dass er vielleicht in den nächsten Monaten in Freigang kommt. Also, er braucht eine Wohnung und da verlässt er sich auf mich. Ich habe ja alles für ihn gemacht. Seine Kinder haben sich von ihm abgewandt. Also mit der Mutter ist auch der Vater gestorben. Für mich verständlich. Ich habe nicht so richtig verstanden, warum das dann für dich problematisch ist. Du bist ihm doch so zu... Weil ich noch einen Mann zu Hause habe. Ach so, weil er sich dann vorstellt, dass du ganz zu ihm gehst, oder wie? Ja, aber ich meinen Mann, da er krank ist. Den willst du nicht verlassen? Den verlasse ich nicht, auf keinen Fall. Und das habe ich auch geschrieben. Das heißt, auf dich kommen komplizierte Entscheidungen zu. Ja. Wenn du vor einer Entscheidung irgendwann stehst, dieser Mann... Oder dein Ehemann, für wen wirst du oder würdest du dich entscheiden? Wo schlägt dein Herz hin? Mein Herz schlägt nach den anderen. Aber das Herz schlägt auch zu meinem Mann, weil dahinter meine Kinder stehen. Und meine Kinder sind mir eigentlich das Wichtigste im Leben. Obwohl sie haben alle eigene Familie. Und letztendlich könnten sie mir nicht helfen. Sie könnten nur mir Vorwürfe machen. Und da denke ich mir, ich muss jetzt in meiner Lebenssituation für mich das Beste rauspflücken. Ich lasse meinen Mann um Gottes Willen nicht alleine. Aber ich habe Angst davor, dass ich den ins Abseits stelle, irgendwie. Die Pflege manchmal anderen überlasse und einfach mal ein paar Tage da unterwegs bin, und das bereitet mir jetzt schon Sorgen. Jetzt schon Sorgen und Nachdenklichkeit. Ja. Monika. Ganz komplizierte Lage, finde ich. Ja. Ich weiß das selbst. Ich habe heute wieder einen Brief geschrieben. Einfach um den Mann aufzubauen. Denn er wollte ja auch aus dem Leben scheiden. Er hatte was getan, was er im Nachhinein erst gesehen hat. Das ist auch festgestellt durch Gerichte, durch Experten, viele Leute, die da mitwirken am Gericht. Also das war irgendwie eine Kurzschlusshandlung, okay. Aber die Tat ist geschehen und so ein Geschehen muss bestraft werden. Also das ist meine Meinung. Und du musst natürlich jetzt sehen, du hast es gerade ja auch so gesagt, dass du, wenn du jetzt gefordert bist, wenn er rauskommt auf Freigang, dass du für dich das für dich Vertretbare hinkriegst an Verhalten. Da weiß ich keinen guten Rat für dich. Kann ich dir ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ja, dann ich müsste dann meine ganzen Verhältnisse schildern und das würde zu weit führen. Es ist ganz einfach so mit meinem Mann. Er war ein sehr, sehr guter Familienvater. Ehemann war nicht sehr gut, aber er hat es nicht verdient, in seinem Zustand allein gelassen zu werden. Das ist ja ehrenwert von dir, dass du das so siehst. Das ist für mich 100% und da stehe ich dahinter. Monika. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diese Lebenssituation, in der du da dich hineinlaviert hast, oder die sich so ergeben hat, sagen wir es so, dass du die in den Griff kriegst und dass du da dass du da mit erhobenem Haupt dich verhältst und rausgehen kannst, dich verhalten kannst. Ja. Ich war ja so verrückt. Es kam mir absolut über 3 Monate nichts mehr. Mhm. Obwohl ich sonst jeden Morgen, jeden Abend einen Anruf gekriegt mhm. habe. Ne? Und da war 3 Monate nichts mehr. Da bin ich auf Suche gegangen. Mhm. Obwohl das in einem anderen Bundesland dann ist. Mhm. Krankenhaus, also dieser Mann, alles was möglich war. Und dann habe ich ihn gefunden. Einen hohen Stellenwert, ich merke das schon. Liebe Monika, wir müssen Schluss machen. Ja, ich sehe es schon. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Drücke dir alle Daumen. Hm? Tschüss. Und wann hast du wieder mal so ein ähnliches Thema? So ein ähnliches Thema, weiß ich noch nicht. Jetzt haben wir jetzt erstmal fast eine Stunde drüber gesprochen. Alles Gute. Nö, eine Stunde habe ich auf dich gewartet. Allgemein meinst du alle Themen? Ja. Ja, das waren verschiedene. Ja. Nein, einfach, dass ich nochmal, weil ich mit noch niemandem drüber sprechen konnte. Wenn du möchtest, kannst du gerne mit meiner Psychologin jetzt auch noch ein paar Worte sprechen. Ja. Gut, dann leg mal auf und die Petra wird dich gleich anrufen. Okay. Dankeschön. Okay. Oh, da freue ich mich ganz sehr. Tschüss, Monika. Danke. Tschüss. Jetzt ist noch, leider haben wir nicht mehr viel Zeit, Martina dran. Martina ist 28 Jahre. Ja, hallo Domian. Hallo Martina. Ich grüße dich. Ja, Doppelleben, bei dir auch. Ja, sozusagen. Nämlich, erzähl. Ich arbeite seit 4 Jahren bei einer Telefonsexline. Ja, und niemand weiß davon? Außer die anfangs nicht. Ich habe das dann immer so semi rausgelassen und habe gesagt, das ist so eine Plauderline. Mhm. Da rufen dann selbstverständlich einsame Männer an. Männer sind ja immer einsam. Fast immer, ja. Ja. Und ja, die unterhalten sich dann halt mit Frauen. Und ja, einige haben es geglaubt, andere nicht. Das Problem ist, ich studiere. Was studierst du? Ich habe Fremdsprachen studiert auf Lehramt und bin jetzt in meiner Examensphase. Habe auch noch einen Job an der Uni beim Prof, arbeite bei einer renommierten Unternehmensberatung und bei einer Werbeagentur. Das sind alles so Jobs, wo man, naja, mehr oder weniger anständig auftreten sollte. Die würden aus allen Wolken fallen, wenn die wüssten, was du nebenher noch machst. Ja, ganz genau. Dass du dann nachts die Schweinereien loslässt. Oder wann auch immer. Ja, ich meine, das ist ein sehr kreativer Job, das muss ich dazu sagen. Kreativ, inwiefern? Ja, erstmal inwiefern, ja gut, ich verändere natürlich immer mein Aussehen am Telefon, also das hören die Männer ja nicht. Ich bin meistens irgendwie so um die 1,70 groß, wiege 59 Kilo, das ist natürlich eine Top-Figur. Wie siehst du heute Abend aus? Heute Abend, also ich bin 1,61 Meter groß, ja? Wiege 58 Kilo. Ja. Blond? Nee, ich habe so, ja, so dunkelbraune Haare, etwas länger. Also eigentlich ganz normal durchschnittlich. Ich bin also nicht die rassige Schönheit aus dem Süden. Aber ich verkaufe das den Männern. Ich verkaufe Illusionen, ich verkaufe ein bisschen meine Stimme. Du haben wir ja heute Abend sehr bizarre Fälle teilweise auch gehört und auch beeindruckende Fälle. Macht dir dieses Doppelleben wie den meisten zu schaffen und Probleme? Oder nimmst du das relativ locker hin und... Teils, teils, muss ich gestehen. Also manchmal macht es mir schon Probleme, wenn ich meine anderen, in Klammern, seriösen Jobs ausführe. Dann denke ich, mein Gott, wenn die wüssten, was ich noch so alles mache. Aber ansonsten geht es. Ich muss gestehen, ich mache es nur wegen des Geldes. Ja. Gibt es denn in deinem näheren Freundeskreis ein paar Leute oder eine beste Freundin, mit der du mal darüber reden kannst und die Erfahrungen mitteilst? Ja. Das schon. Gibt es. Ja, das ist ja schon mal wichtig, ne? Ja. Du bist ja nicht ganz isoliert und einsam in diesem Doppelleben. Nee, das stimmt. Also gut, es hat ein bisschen gebraucht, bis ich soweit war, dass ich gesagt habe, pass auf, ich mache Telefonsex. Aber ich muss dazu sagen, dass ich sowohl, naja, also gut, den Männern habe ich es nicht so direkt erzählt. Ich sage halt immer, es ist eine Plauderwein. Aber alle interessieren sich sehr dafür. Und bist du in festen Händen im Moment? Nee, ich bin solo. Okay. Warst du während der Zeit mal in einer festen Beziehung? Ja, war ich. Und hast es dem Mann erzählt? Ja, das hat auch zu großen Problemen geführt. Das glaube ich, ja. Ja, ich weiß noch nicht warum. Ich habe immer gesagt, das ist ein Job. Du bist aber, du sagst, du machst das nur wegen des Geldes. Und wenn du irgendwo dich fest etablierst, dann hörst du damit auf. Naja, es ist halt eine gute Quelle für nebenbei. Und es ist ein Job, der ja auch in einem gewissen Maße Spaß macht. Martina, jetzt muss ich unterbrechen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Alles Gute, viel Spaß weiterhin und tschüss. Ja, tschüss. In der Technik Leo Scholten. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Macht's gut, bye bye.